Kundgabe 4988. Empfangen durch Bertha Dudde am 24. und 25.10.1950. Geduld mit Mitmenschen, die nicht geistig streben. Fasset euch in Geduld. So manche Seele geht ihren Lebensweg im heimlichen Widerstand gegen mich, spricht aber ihre Ablehnung nicht offen aus und muss daher erst zur offenen Entscheidung gedrängt werden. Die Liebe aber ist und bleibt der einzige Weg zur Erkenntnis. Und darum kann keine Seele zu mir finden, die nicht die Liebe in sich hat. Und so braucht es euch auch nicht zu verwundern, wenn das Verständnis für das göttliche Wort einem Menschen mangelt, der nicht von der Liebe zu mir und zum Nächsten durchdrungen ist, weil ihm auch die Weisheit fehlt, das Wissen um die Kraft der Liebe, die immer mehr zunimmt, je weniger der Mensch Sklave der Materie ist. Wohl trete ich oft an die Menschen heran, um sie auf den Weg der Liebe zu drängen. Doch achte ich jederzeit den freien Willen. Und das Gleiche sollet auch ihr tun. Immer wieder Liebe einander entgegenbringen, aber dem Mitmenschen freie Entscheidung lassen. Denn oft ist das Überzeugenwollen gerade das, was ihn zum Ablehnen bestimmt. Wer selbst keine innere Verbindung mit mir hat oder mit dem geistigen Reich durch gute Handlungen oder gute Gedanken, der wird auch niemals die Stimme von dort vernehmen können. Denn gut ist nur das, was völlig selbstlos getan wird, wo keinerlei Berechnung oder irdischer Vorteil angestrebt wird. Die Güte des Herzens führt unweigerlich zu mir hin und erkennt auch die Stimme des Vaters. Wo der Verstand aber nur prüfet, fällt das Urteil wenig befriedigend aus. Dennoch sage ich immer wieder, habet Geduld mit euren Mitmenschen, die ihr nicht von meinem Wort überzeugen könnet. Ihnen entgeht so vieles, dass ihr schon darum ihnen immer wieder Liebe entgegenbringen müsset, dass ihr voller Nachsicht ihre Fehler und Schwächen ertragen sollet. Euren Weg aber wandelt beharrlich weiter. Durch die Liebe erringet ihr viel Kraft. Und wenngleich auch die Kraft nicht beliebig übertragen werden kann auf einen Mitmenschen, befähigt sie doch zu ungewöhnlichen Taten, geistig und irdisch. Und also müsstet ihr durch euer Beispiel einwirken auf jene, die noch nicht so weit sind wie ihr. Und ihr werdet viel erreichen. Selbst wo ihr in der Ausführung eures Willens gehindert werdet, wird euer Wille von mir gewertet und trägt euch einen geistigen Fortschritt ein. Euch allen aber ist euer Schicksal vorgezeichnet und wahrlich so, dass ihr ausreifen könnet auf Erden, so ihr selbst nicht willensmäßig versagt. Und gerade wo ihr Widerstand überwindet, dort reifet ihr am schnellsten und werdet dereinst mir Lob und Dank singen für die vielen Möglichkeiten, die ich euch zwecks Ausreifens geboten habe. Der Wille zu mir allein ist entscheidend für den Reifegrad der Seele, den sie auf Erden erreicht. Und dieser Wille wird so oft versucht, weil der Widersacher nicht nachlässt in seinem Bemühen, mir die Seelen abzuringen, die sich für mich schon entschieden haben. Doch wo der Wille gut ist, wird auch der Sieg nicht ausbleiben. Amen.